lieber IKEA-Kunde. Du möchtest deinen Einkauf bei uns finanzieren lassen? Kein Problem. Ab einem Einkaufswert von 1000 Euro kannst du dir mit unserer 0% Finanzierung deine Wohnträume ohne Zinsen sofort erfüllen. Bei Interesse wende dich bitte einfach an einen unserer Mitarbeiter.